WDR 5. Neugier genügt. Good evening. Guten Abend. Michelle and I are honored. Es ist Michelle und mir eine Ehre, Sie begrüßen zu dürfen. Die Atmosphäre ist sehr festlich am Abend des 7. Juni 2011 im Weißen Haus in Washington. US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle, er im schwarzen Smoking, sie im champagnerfarbenen Abendkleid, haben zum Staatsbankett geladen. Die Straßen rund um den Amtssitz sind geschmückt mit den Flaggen Deutschlands und der USA. Der Anlass, die Verleihung der Medal of Freedom an Angela Merkel. Die höchste zivile Auszeichnung der USA haben bislang unter anderem Papst Johannes Paul II., Nelson Mandela und Helmut Kohl bekommen, die ganz Großen der Welt also. Es ist bei diesen Abendessen üblich, die Werte zu zelebrieren, die Nationen miteinander verbinden. Heute Abend wollen wir etwas anderes tun, nämlich eine außerordentliche Führungspersönlichkeit würdigen, die diese Werte verkörpert und Millionen von Menschen weltweit, zu denen auch ich gehöre, inspiriert hat. Meine Freundin, Bundeskanzlerin Merkel. Und die gewährt während der Dankesrede vor den rund 200 Gästen einen seltenen Einblick in ihr Innerstes. Dass ich einmal im Rosengarten des Weißen Hauses stehen würde und dass ich von einem amerikanischen Präsidenten die Freiheitsmedaille empfangen würde, das lag jenseits aller meiner Vorstellungskräfte. Jenseits aller Vorstellungskräfte liegt das, was die Öffentlichkeit fast auf den Tag genau 2 Jahre später erfahren wird. Egal ob Freund oder Feind, ob enge Vertraute oder argwöhnisch betrachteter Widersacher, ob Kanzlerin oder Ministerialreferent. Der amerikanische Geheimdienst NSA hat bei der Informationsbeschaffung 0 Skrupel gehabt. E-Mails, Telefonate, vertrauliche Gespräche. Der US-Geheimdienst hörte mit und fischte ab, was er konnte. Zu verdanken hat die Welt diese Erkenntnis einem ehemaligen NSA-Mitarbeiter, der sich im Juni 2013 bei einem Interview mit dem Guardian-Journalisten Glenn Greenwald als Edward Snowden vorstellt. 29 Jahre, ehemaliger Infrastrukturanalyst für die NSA beim IT-Beratungsunternehmen Booz Allen Hamilton. My name is Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. Sein Fazit: Die NSA kann im Prinzip alles und jeden abhören. Sie sammeln, filtern und analysieren Kommunikation in ihren Systemen. Sie speichern sie auch für gewisse Zeiträume, weil es am einfachsten und effizientesten ist, um am Ende ihre Ziele zu erreichen. Diese Enthüllungen machen weltweit Schlagzeilen, auch in Deutschland. Allerdings empören sich darüber hierzulande vor allem Datenschützer, IT-Experten und die Bundestagsopposition. Das ändert sich erst, als klar wird, dass der NSA selbst das Handy von Angela Merkel nicht heilig war. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Vor allem für die pro-amerikanischen Atlantiker in der deutschen Politik sind diese Wochen schmerzhaft. Denn sie müssen aufräumen mit der Legende, dass Washington und Berlin geografisch zwar der Atlantik trennt, politisch aber kein Blatt zwischen beide Länder passt. Ich bin der Auffassung, dass die Beziehungen eigentlich hin zur Normalität gehen, sagt der Politikwissenschaftler Christian Hacke. Das heißt, die überaus sehr engen und vertraulichen Beziehungen, wie wir sie im Kalten Krieg hatten, das war auch in gewisser Weise anormal. Das weicht jetzt einer Normalität. Und jede Seite versucht, ihre Interessen durchzusetzen. Die Gründe dafür sind nach Hackes Meinung eindeutig. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 haben die USA in einen Kriegszustand versetzt und zum totalen Überwachungsstaat werden lassen. Und mit aus ihrer Sicht, mit Blick auf die Unzuverlässigkeit der Bundesrepublik in sicherheitspolitischen Fragen, im Rahmen der NATO und anderswo, jetzt darauf umgeschwenkt sind, uns nicht mehr als die Vertrauensmacht Nummer 1 zu behandeln, sondern mit einer gewissen Portion von Misstrauen. Und natürlich, das schlägt sich auch nieder, dass man uns ausspäht wie andere Staaten, auch ich will nicht gleich sagen wie Russland, aber uns doch ausspäht als ein Staat, der nicht mehr so verlässlich ist wie früher. Welche Folgen das für die deutsche Regierung hat, zeigen die WikiLeaks-Enthüllungen in diesem Jahr, koordiniert von einem Mann, dem seit 3 Jahren die Botschaft Ecuadors in London Asyl gewährt. Es Seit 2012 sitzt der WikiLeaks-Gründer Julian Assange in dem Backsteingebäude mit den weißen, nach außen gewölbten Fenstern fest. Die Enthüllungsplattform wurde international bekannt, als sie im Jahr zuvor eine 250.000 Berichte von US-Diplomaten über zahlreiche Regierungen veröffentlichte. Damals erfuhr die Welt, wie US-Diplomaten in Deutschland führende Vertreter der Bundesregierung bewerteten, und nicht immer war das Urteil freundlich. Jetzt legt WikiLeaks nach. Die Plattform stellt Tabellen mit internen NSA-Kürzeln sowie Festnetz- und Handynummern von führenden Mitgliedern der Bundesregierung und den Leitungsebenen mehrerer Ministerien online. Zusammen etwa 100 Kontakte. Julian Assange. The US surveillance program against Germany and its leadership. Das Überwachungsprogramm der USA gegen die deutsche Regierung läuft seit mindestens 20 Jahren. Tatsächlich haben einige der Nummern eine Bonner Vorwahl, die heute nach Berlin weitergeschaltet sind. Wenn wir uns genauer anschauen, wie sich das Programm entwickelt hat, dann stellen wir fest, dass im Jahr 2002 ältere Daten in das neue System hineingenommen wurden und bis mindestens 2011 wurden neue Namen in die Liste aufgenommen. Manche der Spionageziele in der Bundesregierung sind namentlich erwähnt, darunter der heutige Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Auch die noch aktive Handynummer des früheren Kanzleramtschefs Ronald Pofalla steht auf der Liste. Eine Ironie des Schicksals, hatte Pofalla doch die NSA-Affäre im August 2013 für beendet erklärt. Die Einträge reichen teilweise sogar zurück bis in die Zeit von Helmut Kohl. WikiLeaks veröffentlicht darüber hinaus NSA-Protokolle. Eins entstand am 11. Oktober 2011. Damals war Bundeskanzlerin Merkel auf Südostasienreise in Vietnam und die Euro-Krise auf einem ihrer Höhepunkte. Merkel hielt sich eine Stunde im Terminkalender frei für Telefonate. Ein Gespräch von Angela Merkel mit Vertrauten in Berlin hat die NSA offenbar abgehört. Die Agenten fassen den Inhalt zusammen. Angela Merkel gab zu, ratlos zu sein, welche Option besser für Griechenland sei. Ein weiterer Schuldenschnitt oder eine Transferunion. Ihre Sorge ist, dass Athen selbst ein weiterer Schuldenschnitt nicht helfe, die Probleme zu überwinden, da Griechenland nicht in der Lage sei, mit den verbliebenen Schulden zurechtzukommen. Eine Erkenntnis, die für die Amerikaner offenbar von so großer Bedeutung ist, dass der Nachrichtendienst ihr die Geheimhaltungsstufe Gamma verpasst. Normalerweise wird diese nur für besonders sensibles Material verwendet. Und dabei hätten sie nur einen Tag warten müssen. Merkel sagt dann zur Lage Griechenlands: Die Verschuldung ist über Jahrzehnte entstanden und deshalb kann sie auch nicht über Nacht abgebaut werden, sondern wir werden hier einen mühsamen Weg gehen müssen. Nach den Veröffentlichungen von WikiLeaks lädt das Bundeskanzleramt zwar den US-Botschafter zu einem Gespräch ein, doch die meisten Bundespolitiker, auch solche, deren Büros selber auf der Liste stehen, äußern sich entweder gar nicht oder lakonisch. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel zum Beispiel stellt amüsiert fest: Ja, man bekommt irgendwie ein ironisches Verhältnis dazu, weil die müssen ja echt ein oder Zeitung lesen, dann können sich das sparen. Dieser recht lax wirkende Umgang der Schwarz-Gelben und dann der großen Koalition mit der Geheimdienstaffäre hat nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Christian Hacke vor allem einen Hintergrund: die Doppelmoral Berlins. Es ist völlig klar, dass unsere Geheimdienste ohne die Hilfe und die Zusammenarbeit mit den amerikanischen kaum handlungsfähig wären. Das ist parallel dazu zu sehen im Sicherheitspolitischen mit einer gewissen Trittbrettfahrermentalität, die wir seit dem Kalten Krieg entwickelt haben, nach dem Motto: alle Mann nach vorn, wir bleiben zu Hause und sehen nur unsere eigenen Grenzen gesichert. Die von Edward Snowden im Sommer 2013 veröffentlichten Dokumente zeigen diese Doppelmoral ziemlich deutlich. Sie dokumentieren, wie die USA den Internet- und Telefonverkehr auch in Deutschland ausspähen und wie sie dabei mit den deutschen Geheimdiensten zusammenarbeiten. Außerdem wird klar, dass die NSA den BND sogar mit Suchbegriffen und Suchparametern versorgt, mit den berühmt gewordenen sogenannten Selektoren. Nach und nach kommt ans Licht, dass die USA den BND ganz gezielt beauftragt haben, nach bestimmten Suchkriterien Daten abzuschöpfen, die der deutsche Auslandsgeheimdienst nicht hätte ausspähen dürfen. Schlagworte, IP-Adressen oder Handynummern nämlich, was eindeutig gegen europäische und deutsche Interessen verstößt. Heftig in der Kritik steht seit den Enthüllungen von Edward Snowden im Sommer 2013 die Bundesregierung und damit auch die Kanzlerin. Thomas Oppermann, heute SPD-Fraktionschef, damals Fraktionsgeschäftsführer in der Opposition, sieht die Chance gekommen, die Spionageaffäre im Wahlkampfendspurt für die Sozialdemokraten zu nutzen. Es kann nicht sein, dass sie sich sozusagen seitlich in die Büsche stiehlt. Das war eher transatlantisches Duckmäusertum. Doch schnell bekommt die SPD zu spüren, die Affäre eignet sich nicht wirklich als Wahlkampfthema, denn in der Bevölkerung spielt sie kaum eine Rolle. Trotzdem hat die Union das Thema im Auge. Schließlich geht es auch um die Durchsetzungskraft der Kanzlerin. Merkels Grundsatz lautet deswegen: Ich erwarte eine klare Zusage der amerikanischen Regierung für die Zukunft, dass man sich auf deutschem Boden an deutsches Recht hält. Nach dieser Aussage setzen in Berlin umfangreiche diplomatische Bemühungen ein. Das Ziel der Bundesregierung ist es, seit dem Sommer 2013 von den USA eine entsprechende feste Zusage zu bekommen. Im August reist deswegen eine hochrangige Delegation nach Washington, darunter Verfassungsschutzchef Maaßen, BND-Chef Schindler und der damalige Innenstaatssekretär Fritsche. Sie treffen dort NSA-Direktor Alexander und berichten nach ihrer Rückkehr dem damaligen Kanzleramtsminister Ronald Pofalla von einem fast unglaublichen Angebot, das dieser am 12. August in einer legendär gewordenen Pressekonferenz vorstellt. Die US-Seite hat uns den Abschluss eines No-Spy-Abkommens angeboten. Ein bilaterales Anti-Spionage-Abkommen also, etwas, das die Vereinigten Staaten mit keinem anderen Staat auf der Erde abgeschlossen haben. Dieses Angebot könnte uns niemals gemacht werden, wenn die Aussagen der Amerikaner, sich in Deutschland an Recht und Gesetz zu halten, nicht tatsächlich zutreffen wird. Dass die Kanzlerin bis zur Bundestagswahl wenig bis nichts vorweisen kann, scheint die Wähler nicht zu beeindrucken. Die CDU gewinnt die Wahl und Merkel regiert weiter, jetzt in einer großen Koalition. Der NSA-Spähskandal ruht, zumindest bis Oktober. Denn da tauchen erste Hinweise auf, dass die NSA nicht nur die deutsche Bevölkerung, sondern auch ein Handy der Kanzlerin ausspioniert haben soll. Die Bundesregierung verschärft den Ton gegenüber den USA, verlangt Erklärungen. Doch auf umfassende Informationen von den US-Freunden wartet das Kanzleramt lange und vergeblich. Was es bekommt, ist ein Versprechen aus Washington, dass die USA zumindest das Handy der Kanzlerin jetzt und in Zukunft nicht mehr anzapfen werden. I can tell you that the president assured the chancellor that the United States is not monitoring and will not monitor the communications of the chancellor. Mit Blick auf die Vergangenheit aber hüllt sich die US-Regierung in Schweigen. Die Öffentlichkeit erfährt ebenfalls nicht, dass sich das Kanzleramt auch nach der Bundestagswahl diskret, aber erfolglos darum bemüht, in Sachen No-Spy-Abkommen voranzukommen. Fast schon flehend wendet sich der außenpolitische Berater Merkels, Christoph Heusgen, in E-Mails an die europapolitische Beraterin von Präsident Obama, Karen Donfried, verbunden mit der Bitte, endlich etwas Handfestes zu bekommen. Was die Vereinbarung angeht, wäre es großartig, wenn Sie irgendwie öffentlich den Beginn solcher Gespräche oder Verhandlungen loben könnten. Das wäre extrem hilfreich. Aber die US-Seite weicht immer wieder aus. Die endgültige Absage aus dem Weißen Haus folgt im Januar 2014 wieder per E-Mail. Dies wird kein No-Spy-Abkommen werden und ich glaube, jeder hier auf unserer Seite hat das auch fortwährend klar zum Ausdruck gebracht. Im Mai dieses Jahres veröffentlichen NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung entsprechende Protokolle, die die Bundesregierung wieder in Bedrängnis bringen. Denn die hatte weiterhin den Eindruck erweckt, dass es bilaterale Gespräche über ein No-Spy-Abkommen gibt. Nachdem der Mailwechsel bekannt wird, muss sich Regierungssprecher Steffen Seibert mehrfach vor der Hauptstadtpresse erklären. Schließlich geht es um den Vorwurf der Lüge. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet und wir haben nach bestem Wissen und Gewissen die Öffentlichkeit informiert. Auf Druck der Opposition nimmt im März 2014 ein vom Deutschen Bundestag eingesetzter Untersuchungsausschuss die Arbeit auf. Er soll klären, ob und in welchem Umfang ausländische Geheimdienste Daten deutscher Bürger ausgespäht und ob sie dabei deren Rechte verletzt haben. Eine Mammutaufgabe. Doch noch bevor der Ausschuss wirklich inhaltlich loslegt, verhaken sich Regierungs- und Oppositionsfraktionen im Streit um den Kronzeugen Edward Snowden. Es ist nicht ein Untersuchungsausschuss über Edward Snowden. Es ist ein Ausschuss, der das massenhafte Ausspähen von Daten der Bürgerinnen und Bürger, aber auch von Behörden und Einrichtungen des Staates zu untersuchen hat. So begründet der Ausschussvorsitzende Patrick Sensburg von der CDU seine Zurückhaltung mit Blick auf eine Zeugenvernehmung des Whistleblowers. Ein Skandal, findet Konstantin von Notz, der für die Grünen im Untersuchungsausschuss sitzt. Ja, da müssen Sie doch den Arzt rufen für die Leute, die sagen, na, ich weiß gar nicht, ist das ein wichtiger Zeuge? Das haben wir alles gemeinsam beschlossen. Deswegen ist völlig offensichtlich, hier wird auf Zeit gespielt und die anderen Dinge sind vorgeschoben. Am Ende beschließt der Ausschuss, Snowden zu vernehmen. Passiert ist das aber bis heute nicht, denn die Bundesregierung will für seine Sicherheit hierzulande nicht garantieren. Die Opposition klagt zwar, scheitert aber vor dem Bundesverfassungsgericht. Und eine Vernehmung im russischen Asyl lehnt Snowden ab. Die inhaltliche Arbeit konzentriert sich sehr bald auf die Rolle der deutschen Geheimdienste und die Frage, wie haben sie dazu beigetragen, dass der britische, vor allem aber der amerikanische Geheimdienst an Daten deutscher Bürger rankommen konnte. Nach einem Jahr Aufklärungsarbeit, 2000 Akten und Dutzenden Zeugenbefragungen steht für Martina Renner von der Linksfraktion fest: Wir können mittlerweile klar sagen, dass es Überwachungsmaßnahmen in Kooperation BND und NSA bzw. CIA gegeben hat, die rechtswidrig waren. Was wir aber auch feststellen konnten, bisher können wir nicht davon sprechen, dass bei diesen Kooperationen von Seiten des Bundesnachrichtendienstes massenhaft Daten deutscher Bürgerinnen und Bürger einfach so weitergegeben worden sind. Betont Christian Fliesek, der für die SPD im Ausschuss sitzt. Tatsächlich haben Journalisten und Parlamentarier mehrere zumindest problematische Kooperationen zwischen dem Bundesnachrichtendienst und der NSA aufgedeckt. Und das, obwohl die Aufklärungsarbeit alles andere als einfach ist. Denn BND und Kanzleramt mauern beständig. So dass hier heute alle relevanten Leute stehen und sagen, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ist deshalb mehr als einmal das Fazit von Konstantin von Notz nach stundenlangen, oft zermürbenden Zeugenbefragungen. Kurz nach der Osterpause 2015 gibt es mit dem Selektorenskandal einen neuen Höhepunkt in der Spionageaffäre. Ein Spionageskandal, der seinesgleichen sucht, sagt Martina Renner, und der Ausschuss steht vor dem nächsten Problem. Denn die Abgeordneten fordern, die brisanten Listen einsehen zu dürfen. Diese Akteneinsicht aber verweigert die Bundesregierung. Sie will darüber zunächst mit der US-Regierung beraten. Der Streit eskaliert. Ohne den Einblick in diese Selektoren können beide Ausschüsse die Aufklärungsarbeit nicht leisten. Es ist klar, wir müssen die Vereinigten Staaten konsultieren, aber mal ganz offen gesprochen, kein Kongress und kein Senat der Vereinigten Staaten würde sich in einem ähnlich gelagerten Fall verweigern lassen, Einsicht zu nehmen in solche Selektoren, und mindestens so selbstbewusst müssen wir auch sein. Sagt SPD-Chef Sigmar Gabriel, der sich damit auch selber in Bedrängnis bringt. Denn das Versprechen, die Listen für die Mitglieder von Untersuchungsausschuss und parlamentarischem Kontrollgremium zugänglich zu machen, ist für eine Bundesregierung nicht ohne weiteres einzuhalten. Kurz vor der Sommerpause, nach wochenlangem Gezerre, beschließt die Bundesregierung, eine Vertrauensperson einzusetzen. Der ehemalige Verwaltungsrichter Kurt Graulich bekommt als einziger Einblick in die brisanten Listen. Er soll dann unter strengen Geheimhaltungsauflagen an das Parlament berichten, auch um die Kooperation des BND mit ausländischen Geheimdiensten nicht zu gefährden. Das ist inakzeptabel, findet Konstantin von Notz. Ja, das ist ein großes Problem und es steht diametral dem entgegen, was die Bundeskanzlerin selbst gesagt hat, nämlich, dass hier lückenlos aufgeklärt werden soll. Diese Liste gehört zu der lückenlosen Aufklärung. Das Parlament hat ein Recht, sie zu bekommen, und dass sie uns vorenthalten wird und jetzt eben über Wochen und Wochen, ist eine Unverschämtheit und eine Missachtung des Parlaments. Während Kurt Graulich die Sommerzeit in einem abgeschotteten Geheimraum im Kanzleramt verbringt, die Suchbegriffe durchforstet und auswertet, bereiten Grüne und Linke ihre nächste Klage vor. Sie wollen die Einsicht in die Listen vor Gericht erzwingen. Von ihren Ausschusskollegen der Großen Koalition bekommen sie dabei keine Unterstützung. Der Ausschuss will Graulich als Zeugen hören. Wann genau, steht noch nicht fest. Was wird am Ende bleiben von der NSA-Affäre und der Arbeit des Untersuchungsausschusses? Das hängt entscheidend vom Aufklärungswillen dieser Bundesregierung und ihrer Chefin Angela Merkel ab und davon, ob sie aus Sicherheitsgründen der bilateralen Geheimdienstzusammenarbeit oberste Priorität einräumt. Der Politikwissenschaftler Christian Hacke glaubt, das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA wird unter der Affäre nicht nachhaltig leiden. Dass wir jetzt hier die Probleme unter Freunden haben, ist sicherlich problematisch, ja, und wir sollten hier auch alles tun zur Aufklärung. Aber das Wirkliche, was mich umtreibt, ist, wie die Geheimdiensttätigkeit der großen autoritären Mächte hier in Deutschland wirken. Und ich hoffe, dass da wir einiges tun, um unser Land zu schützen. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.